Gut, dann würde ich sagen, kommen wir tatsächlich zum heutigen Abend hier an dieser Stelle. Ich habe es noch nicht gemeldet, klar. Zu unserer heutigen Veranstaltung, zu unserem Showfix. Wir haben heute hier zu Gast aus unseren Reihen sozusagen Isabel Hannemann. Isabel dürfte eigentlich auch den meisten bekannt sein soweit. Ich will trotzdem noch ein paar Worte zu ihr verlieren an dieser Stelle. Isabel hat 2008 hier ihre Magisterarbeit geschrieben in Fachsozialpsychologie. Der Mythos vom weiblichen Masochismus, eine psychoanalytische Untersuchung der sadistischen und masochistischen Anteile an den Äußerungsformen weiblicher Aggression. Sehr langer Untertitel. Promoviert seit einiger Zeit mittlerweile zum Thema Grausamkeit und Geschlecht, eine psychoanalytische Untersuchung des weiblichen Sadismus im Spannungsfeld von Körperraum, Sprache und Wahrnehmung. Hat mittlerweile auch einen Lehrauftrag an der Hochschule Hannover zum Thema Heimchen, Hure, Hitlerfrau, Schärfe, Zerrbilder weiblicher Täterinnen schafft. Ansonsten sollte man nicht vergessen zu erwähnen, dass Isabel auch literarisch und künstlerisch in verschiedenen Bereichen aktiv ist. Da gibt es unter anderem auf ihrer Homepage, die ist relativ leicht zu finden, wenn man nicht DE hinten dran schreibt, einiges zu sehen. Letztlich beteiligt sich auch, gerade was das Thema Fotografie angeht, in, wie ich finde, sehr gelungener Weise. Und das ist sicherlich ein schönes weiteres Feld der entsprechenden Betätigung. Heute geht es um das Thema, der Teufel hat sich schick gemacht, Überlegungen zum Täterinnenbild in der NSU-Berichterstattung. Und ja, alles Weitere würde ich an dieser Stelle jetzt mal dir überlassen. Ja, ich freue mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Also relativ zahlreich fürs Wetter. Und ich habe im Ankündigungstitel Bild groß geschrieben, weil es, also die wirklich perfidesten Bilder werden ja in der Bildzeitung aufgebaut. Ich habe euch eines der schönsten mitgebracht. Auf einer Baustelle gearbeitet und da hat man Zugang zu sowas. Dürft ihr euch ansehen. Dürft ihr auch mal die Details lesen. Man bekommt mit, dass sie im Gericht Fisherman's Friend lutscht und Brust ihr Kleiderschrank und solche Sachen. Ja, und ich wollte eigentlich, also ich mache halt so ein bisschen Freestyle. Ich lese eigentlich nicht so gern vor bei Vorträgen. Heute ist es so ein Mischmasch wahrscheinlich, wenn ich es einfach nicht mehr geschafft habe. Und wenn ich ein bisschen ins Stocken gerate, verzeiht es mir, es ist jetzt quasi das erste Mal. Ja, der Teufel hat sich schick gemacht. Überlegungen zum Täterinnenbild in der Berichterstattung zum NSU-Prozess. Zschäpe, das von Rassenhass zerfressene Monster. Die Dillemaus der NSU, die Nazi-Braut, die braune Witwe, das Oma-Kind, das sind also Zitate aus dem Neuen Deutschland, aus der Schweiz, von NTV, von N24. In der Berichterstattung zum NSU-Prozess wird die einzige Überlebende der rechten Terrorzelle wahlweise verkindlicht, sexualisiert oder dämonisiert. Öffentliches Rätselraten, wie konnte Beate, die nette Hausfrau von nebenan, zur kaltblütigen Nazi-Braut werden? Ganz so, als handle es sich um einen tatsächlichen Widerspruch, dass eine Frau gleichzeitig Kümmerin und neonazistische Killerin sein kann. Ganz so, als ließen sich ein rassistisch-neonazistisches Weltbild, aktiv-aggressives Handeln, Gewalt und Grausamkeit nicht mit der sogenannten Normalweiblichkeit in Einklang bringen. Und als ich diesen Ankündigungstext geschrieben habe, da gab es gleich die erste Aufruhr, ich könnte nicht Überlebende der rechten Terrorzelle schreiben. Also das wäre unglücklich, allerdings ist einer der meist benutzten Formulierungen, um sie einzuordnen. Deswegen habe ich das einfach drin gelassen und will auch erklären, warum. Nationale wie internationale Medien leiten Informationen zur Person Schäpe auffallend oft mit Variationen der scheinbar neutralen Formulierung die Überlebende der rechten Terrorzelle respektive die Überlebende des Terrortrios ein. So heißt es auch im Guardian, the surviving member of a neo-Nazi gang, Beate Schäpe. Oder Schäpe is the surviving member of what is believed to have been a trio. Oder titelt gar Neo-Nazis Self-Survivor is Doc for Biggest German Terror Trial of Decades. Also nicht nur in Deutschland wird oft geschrieben, die Überlebende, sondern auch in internationalen Medien wird diese Formulierung benutzt. Und ich finde die schon bedenklich, weil die Angeklagte als Überlebende zu bezeichnen, dient in Kombination mit der Genitivkonstruktion des Terrortrios oder der Zwickauer Zelle oder der Mörderbande zwar scheinbar zur prägnanten Einordnung der Person, allerdings eröffnet die Formulierung den Anschein, als wäre sie irgendwann in ihrem Überleben der eigenen Mordtaten im Leben bedroht gewesen. Also ich kann mich nicht erinnern, dass sie selber vom NS-Terror oder NSU-Terror bedroht gewesen sei. Zudem gerät es dann in so eine komische Schieflage, denn der Begriff des Überlebenden rechten Terrors ist gedanklich mit Holocaust-Überlebenden verquickt, sodass eine assoziative Schieflage entsteht, die Angeklagte gedanklich eher in die Nähe potenzieller Opfer rückt, statt sie als mutmaßliche Täterin zu apostrophieren. Der Begriff des der NSU-Überlebenden sollte meines Erachtens für die 22 Opfer des oder Überlebenden des Nagelbombenattentats am 9. Juni 2004 in Köln oder für Martin A., den Polizisten, der mit Michael Kiesewetter zusammen angeschossen wurde, reserviert bleiben. Deswegen habe ich das aber unbedingt drin gelassen, weil ich finde, man sollte es jetzt nicht einfach beschönigen, was geschrieben wird, sondern sich schon kritisch damit auseinandersetzen. In Auseinandersetzung mit der Berichterstattung über den nationalsozialistischen Untergrund NSU, respektive mit der Betrachtung, Bezeichnung und Bebilderung des NSU-Prozesses, kann es nicht darum gehen, Aussagen zur justiziablen oder moralischen Schuld der Person zu treffen. Also ich kann ja nicht beantworten, wie schuldig oder unschuldig die Frau ist. Ich glaube auch, das geht im Prozess nicht um das, was wir unter Schuld verstehen würden. Hier geht es jetzt nur erstmal um die Mediendarstellung und die Bilder, die aufgebaut werden und woher wir die vielleicht kennen. Also, dass sie moralisch irgendwie schuldig ist, wird schon klar, oder dass sie rechtsterroristisch unterwegs ist, wird klar, wenn man sich ansieht, mit welchem Liedgut sie sich beschäftigt hat oder was in Porchen Panther Bekenner-DVD gezeigt wird. Also allein so Lieder wie Dönerkiller, die sie besingen oder ihre Taten besingen, lassen da uns sicherlich nicht dran zweifeln, dass sie schuldig ist. Das wird aber auch im Prozess wahrscheinlich nicht verhandelt werden. Bevor es um die medial produzierten Zerrbilder weiblicher Täterinnenschaft gehen und diese mit Schlüsseltexten zur Wahrnehmung von Weiblichkeit und Unsichtbarkeit von Täterinnenschaft und wieder die Friedfertigkeit der Frau gehen soll und die Nichtbegabung der Frau zum Antisemitismus, zu Gewalt und Grausamkeit zu relativieren, will ich vielleicht ein bisschen den Hintergrund skizzieren, in dem es auch schon so ein bisschen um Wahrnehmung und Nichtwahrnehmung geht. Auf dem rechten Auge blind. Patrick Gensings Terror von rechts, die Nazimorde und das Versagen der Politik skizziert die NSU-Mordserie vor dem Hintergrund einer Gesellschaft, in der Deutschland schaffentlich ab 2010 zu den meistverkauften Sachbüchern in gebundener Form seit Gründung der BRD gehörte. In der öffentlich als umstritten gilt, ob seine Äußerungen als rassistisch zu bezeichnen seien. Zu dieser Zeit erkennt die Sonderkommission, die mit den Morden an den neuen Migranten und dem Polizisten Michael Kiesewetter betraut ist, zwar keine Gemeinsamkeiten zwischen den Opfern, nennt sich aber dennoch Soko Bosporus. Am 4. November 2011 richten sich Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt selbst. Beate Zschäpe, die einzige Überlebende des rechten Terrors, nationalsozialistischer Untergrund, brennt den Unterschlupf des Trios in Zwickau nieder, verständigt die Eltern ihrer toten Kameraden und rettet neben dem Paulchen Panther Bekenner-DVDs und, wie vielfach zu lesen ist, ihre Katzen Lilly und Heidi. Der Begriff Dönermorde wird zum Unwort des Jahres 2011 gekürt. Und anlässlich einer Trauerfeier für die Opfer des rechtsextremen Gewalt im Februar 2012 wird in den Medien über Parallelgesellschaften gefachsimpelt, über türkische Kopftuchmädchen, die kein anständiges Deutsch sprechen können, nicht über Neonazi-Erlebniswelten, versteht sich. Also Patrick Gensing hat es so zusammengefasst. In der Empörung der Ermittlungsbehörden und Medienvertreter über auf dem rechten Auge blind gewesen zu sein, also in der Empörung, wird deutlich, dass auch hier schon Wahrnehmung und Nichtwahrnehmung, allerdings von Rechts- und Linksterrorismus und dieser Schieflage Ja, auf jeden Fall spielt da nicht Running Man eine Rolle, allerdings hat sie keine geschlechtliche Konnotation. Also es geht da noch nicht um, um Rechtsterroristinnen oder Frauen. Eine geschlechtlich konnotierte Qualität dieser Thematik taucht im vom Medienhype begleiteten Prozess gegen Beate Schäpe auf. Das Entsetzen gilt hier weniger den Taten an sich, sondern eher dem Umstand, dass eine Frau Anteil an der mehr als 13 Jahre währenden mörderischen Deutschland-Tour des Terror-Trios gehabt haben soll. Das Grauen heißt noch nur noch Schäpe, schreibt Bodo Ramelow im Neuen Deutschland. Sprachlich wurde der Prozess schon gewandelt. Am Anfang ging es um ein Neonazi-Netzwerk, das auf eine dreiköpfige Bande reduziert wurde. Jetzt geht es nur noch um Frau Schäpe. Besonders schief, aber auch ergiebig erweisen sich die hier anzustellenden Überlegungen, eben jene Beiträge, die sich, wie Ramelow richtig feststellt, weniger für die Brutalität der Täterinschaft Schäpes interessieren, als für ihre Katzen, ihre Haare, die Größe ihrer Ausstattung im Knast oder ihres Knastkleiderschranks, die Irritationen, dass Unmenschlichkeit, Rassenhass und Brutalität auf der einen Seite Fürsorglichkeit, Emotionalität und Tierliebe auf der anderen Seite rhetorisch raffiniert auf die Spitze getrieben werden und mit Paradoxien arbeiten, die die Angeklagte sogar als gute Seele oder als die gute Seele der Killer, also eine absolute Paradoxie, und als emotionalen Mittelpunkt dieser Gruppe beschreiben. Ja, das ist quasi das, was man so grob sagen kann. Und ja, da habe ich versucht, eine gewisse Ordnung reinzubringen. Habe ich auch mit den Studenten letzte Woche im Seminar versucht und es war ganz interessant. Also es werden verschiedene Bilder aufgebaut, die sich scheinbar absolut widersprechen, aber dennoch gegenseitig bedingen und überlappen. Eines der auffälligsten Bilder, was gezeichnet wird, ist das der Verführerin oder der sexuell attraktiven Frau. Der Teufel hat sich schick gemacht, in dem Artikel habe ich, glaube ich, gerade rumgegeben, titelt die Bild-Zeitung zum Prozessauftakt am 7. Mai 2013. Und skizziert damit scheinbar das Bild eines Modepüppchens, welches in den Artikeln in bunten Farben illustriert wird. Die Barbie Beate, die Zeit, die 1,66 Meter große Frau, die fast jeden Tag ein anderes, also das sind alles Zitate, ne? Die fast jeden Tag ein anderes Outfit präsentiert, zieht im NSU-Prozess alle Blicke auf sich. Die bizarre Kleiderschau, die sie abzieht, lenkt schon allein dadurch alle Blicke auf sich, sodass wir uns offenbar fragen müssen, wo hat Beate Schäpe eigentlich ihre Klamotten her? Das ist, glaube ich, eine der Fragen, die in wirklich, also ist egal, ob man in die Bild guckt, in die Taz oder in die Zeit, überall wird diese Frage diskutiert. Mal knallig in pinkfarbenem Pulli oder in gelbem Edelpoloshirt von Ralph Lauren, mal sexy im hautengen Strickoberteil oder seriös im schwarzen Businessanzug mit weißer Bluse. Was zunächst wirkt, als wolle man die Angeklagte als modebewusste Frau präsentieren, weibliches Auftreten und Schönheit unterstreichen, indem man mit maßlosen Übertreibungen arbeitet und sich an Details wie ihren Kreolen an den Ohren aufhängt, bekommt jedoch schnell eine andere Konnotation, wenn man die Frage nach dem Outfit, wenn die Frage nach dem Outfit plötzlich daraus hinausläuft, Leserin en Detail zu beschreiben, wie Schäpe von Olaf B. Beschrieben wird, der bewundernd gesagt haben soll zu Dessous, die sie gerade im Keller aufgehangen hat, da möchte ich dich auch mal ohne was drumherum drin sehen. Also da bekommt das Modische plötzlich so eine sexualisierte Konnotation. Und das geht noch weiter. Also es geht dann vielfach um das Terror-Trio. Ich bin jetzt nicht sicher, ich will auch nichts Falsches sagen, aber ich meine bei Gensing gelesen zu haben, dass eine Terrorzelle mindestens 3 Personen haben muss, um so genannt werden zu dürfen. Ich möchte gern berichtigt werden, wenn das nicht so ist. Aber das könnte ein Grund dafür sein, dass immer auf diese Dreiheit insistiert wird in Medien und in der Berichterstattung oder auf dem juristischen Gebiet. Die Medien machen daraus allerdings so ein flottes Terror-Trio, so ein Dreier, der dann auch noch irgendwie, also das lässt dann mit Fantasien spielen. Es wird dann über ihre erotische Vergangenheit simuliert mit beiden Uwes zu verschiedenen Zeiten Und also es wird so mit der Fantasie der Gleichzeitigkeit gespielt. Es geht dann um so Formulierungen wie: Zschäpe benehme sich wie eine Ehefrau, die allerdings zwei Männer habe, ergänzt Monika M., Nachbarin 64. Die zu berichten weiß, man habe Zschäpe wegen einer blinkenden roten Leuchte im Fenster für eine Prostituierte gehalten und hätte geglaubt, das heiße, einer ist fertig, der nächste kann kommen. Also so das eine Bild, was aufgebaut wird, es geht dann weiter, sie wird Nazi-Braut und braune Witwe genannt, obwohl sie niemals verheiratet war. Das heißt, es geht gar nicht darum, also die Studenten haben gedacht, man will da eine Identifikationsfigur für Frauen schaffen, fand ich eine lustige Assoziation, dass sich sowas in der Brigitte vielleicht besser verkauft, allerdings hat die Brigitte sowas gar nicht geschrieben. Und selbst, also was ich sehr grotesk fand, dass ein Anwalt, er heißt Erdal, ich würde vermuten, es ist ein Nebenkläger oder ein Anwalt der Nebenklage, der plötzlich anfängt, das Gesicht der angeklagten Zschäpe mit einer Barbie-Puppe zu vergleichen. Also, und da fingen dann die Studenten an zu diskutieren, ob dann Beate Zschäpe objektiv hübsch sei oder nicht sei, was ich völlig egal finde. Weil, also wäre es eine andere Sache, wenn sie jetzt objektiv hübsch wäre oder nicht, was ist auch hübsch, was immer das heißen soll. Ne? Also, aber dass ein Anwalt anfängt darüber zu reden, dass sie aussieht wie eine Barbie-Puppe, vor allem wie sie die Haare nach hinten gebunden habe. Erdal habe sich Barbies genauer angesehen. Eine Barbie-Puppe hat ein schmales Gesicht, schmale Lippen. Dieses Gesicht hat Ähnlichkeit mit Beate Zschäpe. Also da muss man sich schon fragen, welchen Informationsgehalt hat es oder welche Fantasien wollen da bedient werden. So das zur ersten größeren Kategorie, die ich gefunden habe. Ein anderes Thema, was so mit dem Modischen verquickt wird, ist so ein Bild, was aufgebaut wird, die taffe Geschäftsfrau. Also die Frau, die das Geld des Trios in der Hand hat, die alle Auslagen bezahlt, die Fehmarnurlaube, die das Essen bezahlt, was für mich auch so eine mütterliche Komponente hat, wenn sie so für die Jungs quasi das Geld rauslegt und sowas. Allerdings ist damit auch verklickt, dass da eine Aktivität mitgetragen wird, die ja, wenn sie als Mitläuferin bezeichnet wird, abgesprochen wird. Also die Geschäftsfrau, die Aktive, die Machende, die Handelnde, das gipfelt dann in so eine Aussage, die immer wieder gebracht wird von Holger G., einem Zeugen, der sagt, sie habe mal eine Punkerin in einem Bus ins Gesicht geschlagen, weil sie von ihr blöd angesehen würde. Und das fand ich sehr interessant, weil während sie in dem ersten Bild, also in diesem erotisierten Modepüppchen-Barbie-Bild, in dieser Sexualisierung, während sie da Objekt des Blicks ist, wehrt sie sich, wenn wir uns in dem anderen Bild bewegen, gegen dieses Objekt des Blicks sein und schlägt da ins Gesicht. Also da ist sie die Machende, da ist sie die Handelnde. Das sind zwei völlig konträre Bilder, die, wenn man sie zusammenbringt, scheinbar gar nicht funktionieren. Also da ist sie die Handelnde, da ist sie auch gewaltbereit. Ja, könnte man darüber diskutieren später oder auch nicht. Die Aktivität, die dann diskutiert wird, geht dann sowas weiter. Also es gibt dann so die Betonung des Dominanten, der Gewaltbereitschaft, der Aktivität, der Maskulinität, die zum Teil mit Formen der Vertierung verknüpft wird. Also ähnlich wie dies im Fall der schwarzen Witwe, das dann die Wortschöpfung braune Witwe der Fall ist. So krallen sich ihre Hände verräterisch in den Stoff, so fest, dass die Knöchel hervortreten. Also krallen ist so eine tierische Assoziation. An solchen Vertierungen mit Sexualisierung und Machtattributen verschwimmen, wenn die verschwimmen, dann tritt vor uns so ein Bild des mächtigen Tieres, der phallischen Frau einerseits, die personifizierte Kastrationsangst andererseits. Also es sind so typische, ich glaube, die kann man auch bei Tieren vielleicht finden, solche Männerfantasien. Das ist ganz spannend eigentlich. Die braune Witwe, die Spinne im Netz der NSU, die Kreatur, die aktiv mordet, schlägt und sich an den Leiden der Gefolterten ergötzt, und sie in einem Cartoon verhöhnt, kann offenbar gehasst als das Böse schlechthin, als Teufel und Täterin gesehen und als Unmensch und Unweib gehasst werden. Es scheint, als wäre die Täterin sichtbar. Sobald ihr Handeln über die weibliche Schablone, also Passivität, Privatheit, Ungewandtheit hinaus und in den als männlich konnotierten Aktionsbereich Öffentlichkeit, Äußerlichkeit, monetäre Macht, Aggressivität hineingreift. Entschuldigung. Wollte ich nicht schlagen hier. Das klingt passiv, ne? Ja. Mit ihrer Täterin vollzieht sich ein Ein- oder Übergriff in eine andere Sphäre. Die Inanspruchnahme ein und desselben Handlungsraums durch weibliche und männliche Täterinnen, dies gilt offenbar in gleichem Maße für sadistische wie rassistische Gewaltakte, fällt die Frau folglich in doppelter Weise aus der Rolle. Also sie wird nicht nur als unmenschlich dargestellt, sondern in diesem Bild auch als unweiblich. Hierin scheint Christina von Brauns Hypothese in gewisser Weise bestätigt. Täterinschaft wird sichtbar, sofern die Handlungsform nicht der Geschlechternormschablone, nicht dem herkömmlichen Wahrnehmungsraster entspricht, aber offenbar in das als männlich umrissene Schema passt. Misslingt das Formsteckspiel, wird die Täterinschaft sichtbar. Das heißt auch, dass die weibliche Weiblichkeit vermeintlich gerettet werden kann, wenn die Täterinschaft männlich, kreatürlich, dämonisch oder teuflisch konnotiert, abgespalten, ein Schuh ist, den sich die Madonna nicht anziehen muss. Also hier sind ganz klassische Spaltungen am Werk. Deswegen funktionieren die Bilder, obwohl sie so ambivalent, obwohl sie so paradox sind, funktionieren sie doch gemeinsam. Das ist ja, Sie kennen das, Melanie Klein, gute und böse Brust, beides funktioniert nur zusammen. Also da kann ich die Böse, die kann ich hassen und dadurch kann ich die Weiblichkeit retten. Dann muss ich mich nicht damit beschäftigen, dass die ganz normale Nachbarin von nebenan vielleicht doch ihre Kinder misshandelt oder dass sie vielleicht, dass die Trampeleien, die ich da höre, vielleicht doch nicht so harmlos sind oder so. Wenn ich das auseinanderspalten kann, dann funktioniert das Weltbild ja ganz schön. Dieser aktiv dominanten Beschreibung stehen dann Bilder der netten Hausfrau gegenüber. Sie wird dann bezeichnet als die Mutter der Terrorzelle. Als, das hatte ich schon gesagt, die gute Seele der Killerin, der Killer und des Trios. Auf der anderen Seite kommt dann noch so eine Verkindlichung dazu. Also das ist so das vierte große Bild des Oma-Kindes, der lieben Diedelmaus, in dem sie verkindlicht, verniedlicht, gar als liebes, nettes Mädchen, das leicht beeinflussbar sei, verharmlost wird. Also da kommen dann ganz absurde Kommentare. Die Nachbarn kannten sie als Susanne Dienelt, einer der vielen Tarnamen, die Zschäpe führte. Sie nannten sie aber lieber Diedelmaus. Erstens hieß sie Dienelt, zweitens war sie eine Maus, erklärt Zeuge Olaf B. vor Gericht. Ja, wenn man jetzt anfängt, sogar darüber zu lesen, also wenn Beate Zschäpe an diesem Bild dann plötzlich zu einer Tochter, sogar zum Baby Beate gemacht wird, zur harmlosen Mittäterin, gar eine Mitläuferin, eine Maus, die als passives Quasi-Opfer von Umständen dargestellt wird, dann plötzlich auch noch einen rumänischen Hintergrund bekommt. Und dann haben wir wieder so eine Schieflage, die Täterin in so einen komischen Opferbereich rückt. Also das finde ich auch sehr gefährlich, weil das bedient so ein Bild, was auch Margarete Mitscherlich beschrieben hat, dass Frauen nicht aus eigenem Antrieb, also Antrieb im Sinne von Trieb, oder aus eigenem Interesse antisemitisch sein, oder man kann das ja übertragen auf rassistisch sein oder gewaltbereit sein, sondern aus Angst vor dem Verlust der Liebe. Das ist natürlich in einem psychoanalytischen Kontext geschrieben, aber passt hier ganz gut. Um zu verstehen, was hier gerettet werden soll. Also das ist bis Margarete Mitscherlich ist ja nur die Spitze von einem Eisberg feministischer Texte, die versuchen zwar Gleichberechtigung und Gleichwertigkeit der Frau zu erzeugen, wenn es dann aber geht, dass Frauen genauso aktiv und aggressiv sind, dann also da stehen die sich selbst im Wege, diese Texte und so. Das ist halt sehr interessant. Ein letzter Diskurs, der so angerissen wird, ist der netten Nachbarin von nebenan. Das ist so ein Normalitäts- oder Normendiskurs, also der 0815-Typ, das ist nie jedermanns Gesicht. Und da ist das Erschrecken darin begründet, in der Normalität. Und das ist auch ganz interessant, weil diese Unsichtbarkeit, das ist was Christina von Braun in ihrem Text die unterschiedlichen Geschlechterkodierungen bei NS-Tätern und Täterinnen unter medienhistorischer Perspektive 2003 eigentlich dem unsichtbaren männlichen Täter zugeschrieben hat. Interessant ist nun, dass auch Beate Zschäpe teilweise attestiert wird, also was ihr hört, in jedermanns Gesicht zu haben. Und dass das erschreckt, also um mal kurz Christina von Braun zu erklären. Christina von Braun erklärt, dass das Erschrecken über männliche Täter darin bestehe, dass sie so normal seien, also wie Eichmann. Das ist ein normaler Bürokrat, der sieht harmlos auf, der würde niemandem auffallen. Das Erschrecken über weibliche Täterinnen besteht immer darin, oder die werden immer zu was Monströsem gemacht. So. Und darin besteht das Erschrecken. Das hat man in diesen Erotisierungen auch bei KZ-Wärterin, wie immer Grese, oder das hat man auch im Fall von Else Koch, da wird mit ganz vielen sexualisierten Attributen gespielt in den Beschreibungen sowohl von Zeugen oder von Opfern als auch von Historikern und Wissenschaftlern, was ja wenig zum Herausfinden der Motivation der Täterin beiträgt, also wenig Beitrag zur täterischen Forschung leistet, sondern einfach nur deskriptiv wäre. Das ist so erstmal grob, was ich an Bildern gefunden habe und welche Diskurse dadurch angerissen wären. Interessant ist nun, dass Beate Zschäpe alles bedienen kann. Also das Bild wird so aufgespalten, wir haben da diesen Normalitätsdiskurs, das Erschrecken über die Normalität, wir haben die monströsen Geschichten, die Sexualisierung, Dämonisierung, dann dieses komische Rücken in so einen Opferdiskurs, was ich finde, was das Schlimmste an den ganzen Artikeln ist. Und abschließend würde ich, glaube ich, damit, dass ich es leider nicht mehr geschafft habe, zu vergleichen, wie es im internationalen Kontext ist. Was ich auffällig fand, ist im Guardian, dass weniger über die Person geschrieben wird. Also es kommt zwar so eine Formulierung, die einzige Überlebende des Terrortrios, aber es geht in englischen Medien auf jeden Fall mehr um eine Berichterstattung, was gerade in Deutschland passiert, was gerade im Prozess passiert. Türkische Medien habe ich leider nicht mehr geschafft, was ich sehr interessant fände, also wie die Hürriyet schreibt oder im Vergleich zur Bild-Zeitung oder so, wenn da jemand einen Zugang hat zu jemandem, der das übersetzen könnte, fände ich das sehr spannend. Ich würde gerne mit euch diskutieren, ob das denn für euch, ob ihr dem da zustimmen wird, dass hier so ein Madonna-Hure-Komplex aufgemacht wird, ob man hier vielleicht mehr die Fantasien von Lesern bedient, als tatsächlich was über die Person herauszufinden, weil eigentlich in allem, was man da schreibt, man erfährt eigentlich nichts über die Person Zschäpe an sich. Erstmal vielen Dank. Und Entschuldigung, dass ich so chaotisch war. War halt heute ein bisschen viel Arbeit. Ja, wir eröffnen an dieser Stelle natürlich die Diskussion. Gerne auch erstmal Nachfragen letztlich, vielleicht inhaltlicher Natur, falls irgendwelche Sachen unklar geblieben sind oder ähnliches, dass wir erstmal darauf eingehen können. Ich habe so eine winzige Nachfrage. Winzige Nachfrage von da und danach? Okay. War das der Prozess Auftakt, Ich glaube, es sollte eigentlich früher beginnen, aber dann war ja diese Platzvergabe-Geschichte und dann war es quasi der zweite Auftakt. Ich glaube, eigentlich hat es ein bisschen früher begonnen so, oder hätte. So, ich glaube, der 7. Mai müsste der zweite Tag oder sowas gewesen sein. Es ist ein Dienstag, deswegen am Montag hat es bestimmt begonnen. Ja, ich habe zwei Nachfragen. Zum einen hast du gesagt, also du meinst ja so, dieses Nazi-Terroristen-Zinnen da sein, etwas strategisch sehr selten ist und trotzdem sprichst du von Normalweiblichkeit. Vielleicht kannst du nochmal erklären, warum dieser Begriff irgendwie angemessen ist für dieses Termin. Also was dann jetzt das Normalweibliche ist. Und zum anderen, vielleicht auch daran anschließend, hast du gesagt, Mitscherlichs Theorie der friedfertigen Frau sei sozusagen die Spitze eines Eisbergs von feministischen Texten, die zwar in Gleichwertigkeit propagiere, aber das eben nicht bei Grausamkeit oder sowas in diesem Bereich tue. Mhm. Und da würde ich fragen, dass man falsch ist, dass, also weil diese Gleichwertigkeit besteht ja einfach auch empirisch nicht bei, also zum Beispiel sexueller Gewalt, die etwas ausschließlich von Männern ausgeht, oder Mord oder sowas. Also natürlich gibt es empirisch Weise, dass das Potenzial auch laut ist bei Frauen. Dennoch ist da ja eine eindeutige Ungleichgewichtigkeit, also was ist da falsch an den feministischen Texten da. Ja, zwei sehr gute Fragen, weil da war ich gerade total hektisch und unscharf, also unpräzise. Die empirisch weniger vorhandenen rechtsterroristischen Frauen kann ich statistisch auch nicht widerlegen. Also es ist ja eigentlich eine Frage und auch das Widersprechen, ich fange mal anders an. Also, wenn man sich mit feministischen Texten mit der Entwicklung der Frau beschäftigt oder gerade im psychoanalytischen Sinne, sich damit zufrieden gibt zu sagen, Frauen hätten keine Kastrationsängste, deswegen würden sie ein schwächeres Über-Ich aufbauen und dadurch sind sie weniger anfällig für Antisemitismus. Dann ist der Fehler ja eigentlich schon darin begründet, wenn aber Frauen vielleicht eine Kastrationsangst haben, man muss sie ja nicht so nennen, ein anderes Körperbewusstsein und solche Sachen. Man kann sich doch nicht damit zufrieden geben, zu sagen, Frauen hätten ein schwächeres Über-Ich. Was heißt denn das in der Konsequenz? Und wenn man diesen Fehler ausräumt, dann haben Frauen auf jeden Fall das gleiche Potenzial, antisemitisch zu sein, ein starkes Über-Ich aufzubauen, wie auch immer man diesen Ansatz findet. Und ich finde, ein feministischer Text darf sich nicht damit zufrieden geben, zu sagen, ja, Frauen morden nur aus Angst vor Liebesverlust. Also das ist so eine passive Position. Ich finde, da stehen sich diese Texte selbst im Wege und da gibt es halt eine ganze Reihe. Also eigentlich müsste man den Anspruch haben, zu sagen, auch wenn das Bild der Frau an sich dadurch vielleicht diskreditiert wird, möchte ich doch schon eine neutrale Analyse und einen kritischen Umgang damit, wie weibliche Entwicklung sich vollzieht und was da für Potenziale auf jeden Fall lauern könnten. So. Also das ist so meine Kritik an, jetzt nicht mütterlich an sich, sondern an vielen Ansätzen, die einfach ein männliches Modell auf die Frau überklappen oder übertragen oder einfach das invertierte Modell benutzen oder sowas. Und was die Normalweiblichkeit angeht, da wüsste ich auch gern, was das ist. Also ich finde aber, dass Gewaltpotenzial und Potenzial rassistisch oder antisemitisch zu sein, man kann nicht nur Normalweiblichkeit oder sowas propagieren, ohne sich mit den dunklen Seiten auseinanderzusetzen. Es müsste mit in diesem Bild integriert sein, sonst funktioniert das nicht. Die Statistik mir immer widersprechen wird, wenn ich sage, Frauen haben das gleiche Potenzial, liegt aber auch daran, dass wir eine Wahrnehmung von Gewalt oder Sadismus haben, die an einem männlichen Modell entwickelt wurde. Wenn wir jetzt aber einfach mal am Wahrnehmen einer Schraube drehen und versuchen, die ganze weibliche Entwicklung aufzugreifen und da individuellere Modelle für Sadismus und Grausamkeit zu finden, dann zeigen sich ganz andere Formen von Gewalt. Das würde auch die Statistik verändern. Also wenn man zum Beispiel Zugriffsbereiche von Frauen nimmt, wie Altenpflege oder Kinderpflege, und sich mit Pädophilie beschäftigt, dann sind die Opfer von Frauen in der Regel Kleinstkinder oder ältere Menschen, die sich nicht mehr artikulieren können. Die können weder eine Anzeige erstatten, noch taucht das dann in der Statistik auf. Das heißt, was sagt mir eigentlich die Statistik? Also ich habe so eine, also die wird mir immer widersprechen, aber sie bringen mir auch nicht wirklich was, um zu analysieren, warum Frauen dies und jenes tun oder warum Männer dies und jenes tun. So. Das ist ja vielleicht auch ganz interessant, halt letztlich dazu noch zu betrachten, was du ja vorhin gesagt hast, in gewisser Weise fallen Frauen auch aus der Wahrnehmung heraus, also der umgekehrte Fall sozusagen. Wenn sie dann anfangen, entsprechend diesem Bild von Weiblichkeit der Schablone tatsächlich nicht mehr unbedingt zu entsprechen. Also werden dann auch ganz leicht aus dieser Frauenschaft halt sozusagen, wenn man das diesen gefährlichen Begriff an dieser Stelle verwenden darf, oder halt allgemein aus dem Bild einer Frau herausgestrichen. So, das passt dann nicht mehr. Deswegen haben wir auch diese Bilder von Bestien. Das wird ja ganz schnell die Bestie Amanda Knox oder die Überfrau Amanda Knox, und ein Engel mit Eisaugen ist, also ein Engel ist nichts Humanes, also es ist was anderes. Da werden sofort Bilder aufgebaut, die die Frau aus dem Weiblichen herausstreichen oder aus dem Menschlichen. So. Ja. Ja, hier auch noch mal die Frage, dann dieses, also ein bisschen, ja, sag ich mal, unterbewertete Bild der Frau, oder was du soweit erklärt hast, wird das auch nicht dazu verwendet, so ist mein Verständnis oder zumindest mein Eindruck bis jetzt, diese bundesdeutsche Debatte mit dem Holocaust zum Beispiel vielleicht aus dem Weg zu gehen? Also, weil das würde sich da ja gerade bei der, also bei der Schäppe und bei dem Ausmaß, also dieser Tat ja durchaus anbieten. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das da jetzt aktuell auch debattiert wird, aber ich habe den Eindruck, dass es da eher personalisiert wird, beziehungsweise halt nur auf Beate Schäppe beziehungsweise dieses Terror-Trio bezogen wird und, sag ich mal, enthistorisiert wird, sozusagen. Also entkoppelt wird vom Holocaust, beziehungsweise. Was meinst du denn jetzt genau? Die Wissenschaft oder die Medien oder die juristischen Vorgaben? Naja, also ja, die Medien, also das, worauf du das jetzt gerade bezogen hast. Du hast dich auf Bilder in den Medien bezogen, ja. Die da gezeichnet werden, also Vorstellungen von, ja, oder Weiblichkeitsvorstellungen sozusagen, ja. die da zum Tragen kommen. Und genau, meine Frage wäre halt einfach, ob in deiner Arbeit bzw. in deiner Herangehensweise praktisch die bundesdeutsche, sag ich mal, so eine Art von Verdrängung, die stattfindet, oder eine Art von ein unbewusstes Ausweichen irgendwie in diesem, in der deutschen Vergangenheit. Also, ob das bei dir auch irgendwie Zusammenhang kommt oder was da irrelevant ist, ob das jetzt. Ist ganz interessant, weil eigentlich ist ja keine neue Erfindung. Also die Berichterstattung über den Bergen-Belsen-Prozess wäre mit den heutigen Mitteln wahrscheinlich ähnlich verlaufen, weil in den Beschreibungen der Täterin ist genau das Gleiche. Also da hat man zu Fotografien vermehrt gegriffen und man hat auch vermehrt über ihr Aussehen gesprochen. Um es mal deutlich zu machen, man stelle sich vor, man hätte geschrieben, Holger G. kommt heute in einem braunen Fleece-Pullover ins Gericht, er trägt schwarze Schuhe und hat seine Haare heute wunderschön nach rechts gekämmt. Also das ist ja, ich glaube, der hat gar keine, aber das ist halt schon auf jeden Fall beides. Also, meine Studenten hatten die These, es ist zu erschrecken, sich mit den Taten auseinanderzusetzen, fand ich eine lustige Formulierung. Und sie hatten die These, Sex sells. Und dass man es nicht wahrhaben möchte. Also das drückt ja schon viel aus. Es ist sicherlich, was meine These ist, dass da bestimmte unbewusste Strukturen bedient werden oder bestimmte Wünsche. Fantasien eigentlich aufgemacht werden, aber wenn du fragst, ob das ein Ausweichen vor der historischen Vergangenheit ist, Es ist komisch, weil es ja zu der Zeit genauso gelaufen ist. Also eigentlich ist es ja sehr aktuell, dieses Ausweichen vor der Gegenwart. Das habe ich gar nicht ausgeschlossen. Okay. Also ich wollte einfach nur erfragen, ob das jetzt bei dir irgendwie auch eine Rolle spielt. Also ob das da mitgedacht ist, sozusagen, ob da ein Zusammenhang besteht, jetzt genau auf den vielleicht Also ich kann nur sagen, was so gerade gibt es vermehrt Publikationen, also auf jeden Fall zur Aufarbeitung der Rolle der Frauen, sowohl im NS als auch zu aktuellen rechtsextremen Strömungen und Tatbeteiligung von Frauen. Und also da gibt es auf jeden Fall momentan mehr Publikationen und mehr Arbeit, so finde ich. So, also eigentlich was ganz Positives, dass die Medien. Also ich weiß nicht, ich kann ja nicht sagen, warum die Medien das machen. Natürlich verkauft sich so eine Schlagzeile scheinbar besser als die kleinteilige Analyse von Fingerspuren oder so. Aber sicherlich werden hauptsächlich damit Fantasien bedient, denke ich. So. Wir hatten noch weitere Fragen. Ich denke mir noch auch, das ist jeweils angesprochen, aber ich denke mir noch zwei zentral, also ganz gegenwärtig unabhängig von, also nicht vollkommen gelöst von der Geschichte, aber erstmal unabhängig von der Geschichte, zwei zentrale Verdrängungsmechanismen drin. Also einmal dieses, dass es auf die Person irgendwie fokussiert wird und jegliche Zusammenhänge zu Verknüpfung zur Polizei, zu einem breiten Netzwerk von Leuten, was es getragen hat, sonst runterfallen und aus der breiten Öffentlichkeit verschwinden, also alles das, was irgendwie Verknüpfung zu den Geheimdiensten, alles das, was der Mainstream-Gesellschaft wehtun könnte, wird verdrängt. Und es macht einen riesen Aufschrei, wenn sie auf einmal nicht mehr in Bildern jungen bis Jugendlichen vorgezeigt wird oder in Bildern, wo sie irgendwie schmuddelig oder nach Unterschicht aussieht, sondern wo sie auf einmal in einem Hosenanzug auftaucht, wo die Bild schreibt, sie könnte irgendwie eine Anwältin sein, wie sie da aussieht, da ist sie auf einmal von dem Bild, was sie aufmacht, nicht mehr als das schmuddelige Wesen am Rande der Gesellschaft zu sehen, sondern ist von ihrem Auftreten steht sie mitten in der Gesellschaft und genau das darf sie aber nicht sein. Also eine Nazi-Terroristin darf ja nicht irgendwie mitten Teil der Gesellschaft sein, sondern es muss ja immer sein, was ganz da am Rand ist, dass es nichts mit einem selber und mit der Gesellschaft zu tun hat. Dass man nicht irgendwie auf die Idee kommt, dass es da Verknüpfung geben könnte und Leute nur auf solche Ideen kommen, weil eben dieser Rassismus, weil eben diese Gewalt in dieser Gesellschaft angelegt ist. Aber eigentlich widerspricht sich das ja. Also eigentlich wären ja die Medien dann sehr fortschrittlich, wenn sie uns präsentieren, dass es durchaus Champagner-Nazis gibt und nicht nur diese Turnschuh-Nazis, dass sie auch viel gefährlicher sind, weil der Nazi, der irgendwo draufschlägt, tut in dem Moment zwar dem Opfer weh, aber viel gefährlicher sind ja die, die geplant Sachen machen, die das Geld da reinfinanzieren und also oder sind genauso gefährlich, ich will da gar keine Wertigkeiten aufmachen. So, da werden die Medien ja dann, wenn sie uns präsentieren, dass Neonazismus und Rassismus mitten in der Gesellschaft sind, werden ja ganz weit vorne. Nein, das meine ich ja, dass genau das den Schock auslöst, dass sie auf einmal so aussieht. Und dann ist ein Riesenaufschrei, wie sieht die denn aus? Die sieht ja so aus, als ob sie Teil dieser Gesellschaft sein könnte. Aber ist dann wirklich ein Schock entstanden? Ja, nicht ein tiefgreifender Schock, aber es ist schon beeindruckend, dass alle Medien genau dieses Bild aufgegriffen haben und sich genau darüber aufgeregt haben, dass sie auf einmal wie eine bürgerliche Frau aussieht, die hier durch die Uni laufen kann und die niemand irgendwie erkennt. Also es hat dieses nette Nachbarin-Ding und damit ist sie sozusagen Teil der Gesellschaft und Teil dessen, was man irgendwie auch zur eigenen Verantwortung machen müsste, was um einen herum passiert. Wir haben noch eine weitere Nachfrage. Ja, ich würde sagen, dass diese Berichterstattung mit dem Hosen, über den Hosenanzug quasi, weil nicht sozusagen die erste Berichterstattung, gleich am ersten Tag sah es so aus, das war der Auftrag der Berichterstattung, sondern war ja Teil der ganzen Kampagne, gerade bei der Bild. Und ich glaube nicht, wenn sie am ersten Tag mit dem Hosen zugekommen wäre, dass dann das die Schlagzeile gewesen wäre, sondern das passt halt total rein in dieses mystische, wir wissen noch nicht genau, was steckt hinter dieser Frau und was hat sie vielleicht noch alles für dunkle Geheimnisse oder so. Und ich glaube, das passt einfach ganz gut in, auch in die Verkaufsstrategie sozusagen über diesen Bericht. Weil was also viel mehr anderes ist, ja, ist in diesem Bericht, in diesem Prozess ja auch noch nicht groß rausgekommen, worüber man sich hätte aufregen können. Also passt das ganz gut in die Linie, muss man sagen. Aber ich fand auch den zweiten Kommentar richtig, dass es, also mich interessiert es ja nicht so sehr, was wollen die Medien erzeugen. So, mich interessiert, ich analysiere ja eher die Bilder und gucke, wo knüpfen die an, also welche Anknüpfungspunkte haben wir und woher kennen wir das eigentlich alles schon. So, und ich fand aber diesen Einwand ganz gut, dass es ganz gut ablenkt von dem, was uns eigentlich erzählen sollte, was am rechten Rand passiert, auch wo auch linke Wissenschaftler oft darauf aufmerksam machen, aber es wird komplett ignoriert. Also was so die Geheimdienste versemmelt haben oder gewollt versemmelt haben, das kann man ja gar nicht durchblicken als Normalbürger. Ne? Ja, aber ist das nicht so ein bisschen Schema F, wie da berichtet wird? Also meine Frau wird halt in der Art und Weise berichtet und da ist es dann, ich kann mich erinnern, gab es so eine Demo hier in Hannover, da wurden Leute festgenommen und da war halt eine blonde, langhaarige Frau dabei. Die war hinterher in jeder Zeitung und das ist dann immer hier die schöne Demonstrantin. So, und das kannst du meiner Erfahrung nach mit den Medien, kannst du das eigentlich überall zu allen Themen wiederfinden. Und dieses mit dem, wir lenken jetzt mal von den Hintergründen ab, das ist natürlich auch immer so ein bisschen weltverschwörungsmäßig, als wenn da Presse und Geheimdienst alle irgendwie toll zusammenarbeiten, das ist natürlich auch totaler Käse. Also inhaltlich ist einfach für die Dania schweigt, für die Presse natürlich erstmal schwierig, was zu berichten, was so für die breite Masse in wenigen Zeilen verstanden werden kann. Und da ist sowas immer total naheliegend. Man geht halt nach Schema F, wie man halt über alles berichtet, berichtet man halt auch darüber, dass das vielleicht gar nicht angemessen ist bei so einem Prozess. Ne? Ich glaube, da sind wir relativ schnell einer Meinung. Und dass die, gerade diese Hintergründe da mal ganz interessant werden, ich glaube, ja, das würde mich halt auch interessieren. Und was mir noch aufgefallen ist, was du so wiedergegeben hast, ist halt, dass von diesem Trio die Rede ist und dass sie halt Überlebende des Nazi-Trios etc. Wir wissen ja gar nicht, diese Zelle, wie groß die letztendlich gewesen ist. Wahrscheinlich werden wir das nie erfahren. Von daher wäre ich da ganz vorsichtig, das zu übernehmen. Also wenn du zitierst, ist klar. Aber diesen Blick da so drauf zu lenken, das würde ich so gar nicht machen. Das ist einfach eine Bewegung, die da irgendwie, sagen wir mal jetzt, mit diesen drei Personen, die wir da sozusagen wahrnehmen können, weil die angeklagt sind, zwei sind tot, eine lebt noch, deswegen wird die halt angeklagt, gibt die Nebenangeklagten, aber wie groß wirklich die wir moralisch bzw. auch sachlich beschuldigen würden, das wissen wir gar nicht. Ja, aber das ist ja letztlich auch Teil dessen, was Isabel gesagt hat, also vom Prinzip her, es geht um Bilder, es geht um medial repräsentierte Bilder letztlich davon, was unter Weiblichkeitsvorstellungen vielleicht noch geht oder gerade so nicht geht. Und da ist dieses Trio als Dreier im Endeffekt gesehen natürlich ein passendes Bild dazu letztlich, um sich halt diese Rolle der Frau dabei dann auch entsprechend über Normalweiblichkeit in gewisser Weise erklären zu können. Ja. So, und das betrifft natürlich auch die anderen Bilder, die dabei produziert werden und medial produziert werden, die ja schon geschlechtlich spezifisch sind. Das heißt, die Merkel-Kette zum Beispiel, die Deutschland-Kette, es ist gut, das ist die Frage, ob ein männlicher Politiker so eine Kette getragen hätte, aber auf der anderen Seite letztlich natürlich auch wieder etwas, wo wir dann auf einer anderen Ebene sind, als wenn wir über die politischen Inhalte auch nur, wie es die Bildzeitung ja üblicherweise macht, in reißerischen Überschriften berichten würden. Aber hier wird aufs Äußere fokussiert. Und das ist tatsächlich dann schon etwas, was nochmal ganz klare Grenzlinien eben an dem Signum oder an der Kategorie Geschlecht aufweist. Du hast aber, um das zu sagen, du hast aber wirklich, wenn du von einer Terrorzelle sprichst, also terroristische Vereinigung, das müssen dann schon drei sein, ja, klar. Das ist das Minimum. Und ich glaube, da sind auch alle ganz froh, dass man da drei hat, sonst könnte man da so gar nicht ermitteln offiziell. Deswegen, daher kommt die Zahl, ja. Genau, daher kommt diese Zahl. So. Das Interessante an diesem Bild des Dreiers, zwei Männer, eine Frau, ist, dass es reproduziert wird in der Berichterstattung über das Ermittlerteam. Da hat man genau die gleichen Stereotype. Es wird ausschließlich, fast nur ausschließlich über die Ermittlerinnen berichtet. Es werden die gleichen Stereotype aufgebaut, das setzt sich ja fort. Also mich interessiert wirklich, wie funktionieren diese Bilder und welche Absurdität oder was kann man von dieser Absurdität lernen? Ne? Also mit dieser Berichterstattung irgendwo, also an irgendwelchen Stellen auch, also Sie, sag ich mal, als Haupt-, also Schuldige fokussiert, weil du sagst ja, dass Sie in so eine Opferfunktion getränkt wird, ne? Oder gesetzt wird, ne? Aber gibt es aber, das wäre dann auch für mich so ein bisschen der, die Verbindung sozusagen zur Frauenfeindlichkeit oder so, dass Sie tatsächlich als also Impulsgeberin dieses ganzen Konfliktes dann auch dargestellt wird? Ja, das hat man in diesem Bild, wo Sie so als aktiv Handelnde, als die, die das Geld unter der also in Kontrolle hat, da wird es so aufgebaut, die Spinne im Netz ist ja so ein Bild, was sie übernehmen, oder die Mutter der Terrorzelle ist ja auch, also so eine Schlagworte fallen da schon auf jeden Fall. So. Was ich sehr interessant fand, letztlich bei dir war halt auch dieses Bild von Aktivität, Passivität halt letztlich, das ja eigentlich ein sehr, sehr klassisches Bild ist, um männliche und weibliche Eigenschaften quasi zu subsumieren bzw. zu kategorisieren. Mhm. Könntest du dazu nochmal ein bisschen was Konkretes, was gerade diesen Fall angeht, sozusagen sagen? Also wie ist das, wie kommt es da genau zum Tragen, letztlich auch gerade was weibliches Grausamkeitspotenzial angeht? Dazu hattest du ja so ein paar Anmerkungen sozusagen gemacht. Wie passt das letztlich? Und vielleicht das, was mich dann tatsächlich darüber hinaus auch nochmal interessieren würde. Du hast vorhin auf die eine Rückfrage von Christoph gesagt, dass sich die weibliche Grausamkeit wahrscheinlich einfach anders äußert im Endeffekt. Dazu vielleicht noch ein bisschen konkretere Beispiele, weil das ja an und für sich auch eine sehr klassische Formulierung ist. So, weibliche Grausamkeit äußert sich dann eher verdeckt und eher versteckt und so weiter. Das scheint mir ja eher so zu sein, als ob wir quasi diesen Blick alle zusammen produzieren und im Endeffekt ihn auch gar nicht anders haben wollen. Aktiv-passiv, also was meinst du genau? Meinst du die psychoanalytischen Hintergründe, diese Zuordnung? Ja. Also Freud macht ja dieses Bild auf, Frauen seien eher aktiv, passiv und Männer seien eher aktiv, also die Frau wäre genuin masochistisch und der Mann sadistisch. Das zieht sich sofort in seinem Weiblichkeitsdiskurs, in den Schriften über den weiblichen Masochismus. Da wurde er dann an irgendeiner Stelle falsch verstanden, wo der Masochismus als eine Form beschrieben wird, dass Masochisten sich weiblich, also eine Lust darauf zu ziehen, aus weiblichen Positionen. Und damit sagt er eigentlich, dass Männer masochistisch sind, wenn sie sich koitieren oder penetrieren lassen oder schlagen oder was anderes. Es wurde daraus aber weitergetragen, dass Masochismus weiblich sei, nur weil es eine passive Position eingenommen wird. Also diese Zuordnung Passivität, Weiblichkeit hat eine lange Tradition, sicherlich nicht nur bei Freud. Und dann wird von Freud noch gesagt, Libido sei genuin oder sei männlich konnotiert oder sei aktiv, sei das aktiv Treibende. Und dadurch trägt sich sofort, dass Frauen, also das ist so eines der Beispiele, Frauen passiv, masochistisch, nach innen gewandt. Und dadurch wird angenommen, Frauen seien halt eher selbstdestruktiv. Man könnte ihnen dann Perversionen zuordnen wie Essstörungen oder das Ritzen sei eher weiblich oder was gibt es noch, Trichotillomanie, also diesen Haarrupftick, wo Leute sich die Haare ausreißen und die essen oder so. Und Männer seien halt eher Perversionen zuzuordnen wie Pädophilie, wo andere beschädigt werden. Ja, alles, was wir so in Abugai gesehen haben, das wäre eher männlich dann konnotiert. Da fängt das Bild dann aber schon an zu wackeln, weil wir wissen auch, dass Lady England da ganz vorne mit dabei war. Also eigentlich muss es so ein Diffundieren geben. Es muss irgendwie eine Skala geben von Gewaltformen. Auf der einen Seite sind halt eher die Aktiven, auf der anderen die Passiven. Aber es gibt ja weder eindeutig männlich noch weiblich. Also es gibt Menschen, die sind beides. Es gibt Menschen, was ist denn dann weiblich eigentlich? Ist es eine Person, die heterosexuell mit Männern verbunden ist? Oder ist es eine Person, die neurologisch eher weiblich ist? Oder ist es eine Person, die hormonell eher weiblich ist? Das ist ja gar nicht, also da gibt es ja viele Definitionen. Von daher kann man da schon keine eindeutige Zuordnung treffen. Und ich glaube, dass Frauen und Männer sowohl das Potenzial zu allen passiven Perversionsformen haben, als auch zu allen aktiven. Und Frauen genauso. Also, dass sie die ganze Bandbreite ausfüllen können. Man braucht nicht unbedingt einen Penis, um jemanden vergewaltigen zu können. Und ja, dass wir aber eher die, also die sadistischen Formen auch bei Frauen wahrnehmen, ist, dass wir vielleicht noch gar nicht die Wahrnehmungskriterien für die passiven, also für die passiven Formen von Perversion haben. Und dass wir nicht alle, also da Frauen ja zumindest in bestimmten Grenzen einen anderen Körper haben als Männer und Lust teilweise auch anders empfinden als Männer, werden sie vielleicht auch sadistische Lust an, oder sadistische Grausamkeit anders ausüben als Männer. Das heißt, um die überhaupt erstmal wahrnehmen zu können, müssen wir erstmal Kriterien dafür haben, ja, worauf wir eigentlich achten müssen. Und da habe ich noch am Anfang. Also ich kann jetzt nicht sagen, das ist jetzt eine genuin weibliche sadistische Form, die wir bisher noch nicht kannten. Ist auch gar nicht mein Anliegen, weil ich ja eh glaube, da gibt es nicht so viele Unterschiede, nur dass wir eine Wahrnehmung schaffen müssen dafür. Zum Beispiel weibliche Pädophilie ist so ein Tabuthema oder ja, genauso ist ja männliche Magersucht sowas, was, worüber kaum berichtet wird oder was kaum wahrgenommen wird. Oder wenn Männer Opfer von Gewalt ihrer Ehefrauen sind, das ist auch relativ, da gibt es halt keine Ankläger, deswegen fallen die Täterinnen weg, ne? Ich weiß nicht, ob ich die Frage richtig beantwortet habe. Also, genauso wie gedacht. Ja, da anschließend würde also ich dir recht geben, auch aus meiner Perspektive, dass das Potenzial bei Männern und Frauen das gleiche ist. Also das versteht sich ja schon dadurch, wenn man davon ausgeht, dass Männlichkeit und Weiblichkeit Konstrukte sind. Es ist natürlich klar, dass in beiden das gleiche Potenzial ist und das ist vielleicht auch was, was man sicherlich so nicht sieht. Aber trotzdem sollte man ja nicht vergessen, dass das unterschiedliche gesellschaftliche Anforderungen damit verbunden sind, eine männliche Identität und eine weibliche Identität anzunehmen. Und ich glaube, es ist schon immer schmerzhaft, sozusagen für das Subjekt, sich nur eins von beiden zu identifizieren. Denn das sind ja die Aufgaben, sozusagen, die gesellschaftlich gefordert werden, für eine Normalmännlichkeit, für eine Normalweiblichkeit eben andere. Und die Anforderung, sozusagen, eine männliche Identität anzunehmen, geht immer damit einher, sich als das überlegene Geschlecht zu identifizieren, als das irgendwie aktiv nach außen wirkende Geschlecht und aggressive Geschlecht. Das ist ja einfach ein gesellschaftliches Bild, was als Anforderung sozusagen an die Subjekte gerichtet wird. Und ich kann auch aus meiner Arbeitszeit in der Förderschule bestätigen, dass also 90% der aggressiv nach außen wirkenden Kinder eher jung sind und die, die anorektisch sind und ängstlich sind, schon häufig Mädchen sind. Natürlich gibt es davon Widersprüche und Ausnahmen, so natürlich, also weil sie eben Konstrukte sind, deshalb bringt es auch immer durch, aber ob man dann jetzt sozusagen diese Form von, wenn diese Form dann auftaucht, also weiblich nach außen gerichtete Aggression und Gewalt, ob man die dann eben als Normalweiblichkeit zeigen sollte oder nicht gerade darauf hinweisen sollte, dass es eben eine untypische Form, Äußerungsform weiblicher Gewalt ist, also gerade auch eine Abgrenzung zu den Männerrechtlern, die ja genau darauf die ganze Zeit insistieren, gerade wenn es um sexualisierte Gewalt geht, sind es ja also immer sozusagen die Männerrechtler, die so einem feministischen Diskurs widersprechen und eben auch die europäischen Tatsache, dass es was ausschließlich männliche sexuelle Straftäter sind, eben dann sagen, naja, Frauen machen das gleiche und dann irgendwelche einzelnen Beispiele suchen. Ob es da wirklich sozusagen eine richtige Antwort darauf ist, darauf hinzuweisen, dass es alles normal und total gleich ist oder auch nicht gerade eben die Widersprüche zu thematisieren sind und also dann aber auch natürlich sehr ein bisschen zu naturalisieren und zu erklären, also in welcher gesellschaftlichen Konstrukten die. Also ich habe auch große Schwierigkeiten mit dem Wort normal oder Normalweiblichkeit, die würde ich auch nur in Anführungsstrichen verwenden, glaube ich. Würde da in allem recht geben, nur einen Einwand, wenn ich den Raum öffne an Möglichkeiten. Also das beweisen ja Stanford-Experiment oder Milgram, dann gibt es kaum noch ein Halten. Also dann fließen vielleicht das, was vorher so ins Anorektische geflossen ist, fließt dann vielleicht eher in andere Quellen. Also sobald ich die Macht nutze oder habe, nutze ich sie scheinbar, oder jetzt nicht persönlich, aber das Potenzial dafür ist auf jeden Fall da. So. Ja, das ist ja auch meine nächste Frage, anknüpfen daran oder meine Vermutung. Also ich habe das, was du also versuchst zu aufzumachen, so verstanden, also dass diese sag ich mal, Zuschreibung, also von ja, Aggressivität, sag ich mal, anatomischen Männern, also wenn man das so sagen kann, und die Zuschreibung von der Passivität sozusagen oder ja, also nach innen gerichtet, also schon von anatomischen, also dann habe ich das so verstanden, dass du versuchst, also diesen, sag ich mal, da diese Dichotomie halt herauszunehmen, indem du also das halt auch, also dass du diese Potenziale halt auch sozusagen bei Frauen organisierst, beziehungsweise bei Männern. Also das, also weil das, was jetzt gerade gesagt wurde, was von Männerrechtlern jetzt behauptet wird oder als Argument verwendet wird, ne, das hat ja eine bestimmte Funktion, sag ich mal, ne, in diesem binären Kontext. Wo das hat ja also finde ich eine, so eine Abwehrfunktion. Ne, damit wird irgendetwas, sag ich mal, versucht umzukehren, beziehungsweise ne, Schuld und also Täter und Opfer wird halt auch verkehrt, wie ich das verstanden habe, was du gesagt hast. Aber genau, also bei mir habe ich so verstanden, wenn, das, also wenn ein Diskurs geöffnet wird, beziehungsweise wenn diese Dichotomie so ein bisschen durchbrochen wird, dass diese Machtverhältnisse vielleicht auch mal diskutiert werden oder andiskutiert werden können, sozusagen. Also weil Aggressivität, also die Zuschreibung von Aggressivität, sage ich mal, dem Mann ist, oder dem anatomischen Mann, ist ja auch gleichzeitig eine Legitimation, so ist das, also in meinem Verständnis, ne? Ist auch eine Legitimation. Also wenn ich sage, Männer sind überwiegend aggressiv, dann ist es ja gleichzeitig halt auch die Erlaubnis, also wenn es um Identität geht sozusagen, ne, auch die Erlaubnis, vielleicht mal aggressiv zu sein. In dem Moment, wo ich es in Frage stelle, und es, also die Potenziale beiden Geschlechtern, sage ich mal, ne, unterschiebe, habe ich ja also eine kritische Hinterfragung der, also der Machtstruktur. Genau. War es jetzt eine Frage? Es war eine Frage irgendwie, aber gleichzeitig auch so eine Erklärung. Kannst du es dir merken? Ja. Also das, was ich konkret mache, ist ja zu versuchen zu erklären, also die Psychoanalyse ist nicht so schlecht, um Dinge zu erklären, und auch wenn sie Schwächen hat, kann man die sehr gut ausbügeln, was den Weiblichkeitsdiskurs an, wenn man immer genauer nachliest und wenn man dann vielleicht noch linguistische Theorien oder Judith Butler oder feministische Ansätze dazu nimmt und Geschlechteransätze, also Gender Studies dazu nimmt, kann man die Triebtheorie retten und sich dann wirklich mal auch Gewaltformen widmen, weil man dann einen ganz neuen Blick auf weibliche Frühentwicklung hat. So, weil was ja noch nicht so gemacht wurde. Also es wurde einfach immer nur übernommen und damit weitergearbeitet, finde ich aber falsch. Also das ist das, was ich konkret mache, und dann kann man es natürlich dann weiter anwenden. So. Gut, also dir so. Würde es nicht darum gehen, sag ich mal, also Herrschaftsverhältnisse zu hinterfragen, sondern eher das also versuchen aus einer Genau. Na, ich bin da vom Herzen her dann analytisch. Ne? Ja, also ich glaube, der Schritt, der kommt dann irgendwo ganz hinten, aber um den erstmal zu machen zu können, muss ich ja erstmal mich mit den Grundlagen auseinandersetzen, die riesige Fehler aufweisen. Ich würde da gerne mal anschließen, weil ich finde, das ist der logische Schluss im Endeffekt, dann, was du gerade gesagt hast. Weil gerade wenn man dann, um nochmal auf das Beispiel Anorexie zu kommen, wenn man diese Ansicht hat, dass Anorexie etwas Passendes sei, dann ist das ja schon die männliche Draufsicht sozusagen, oder die männlich geprägte Draufsicht. Und, ja, und wenn man das dann hinterfragt, ob Anorexie wirklich passiv sei, und dann im Endeffekt den Sadismus, der da enthalten ist, und ja, unter den Tisch fallen lässt, dann stärkt man ja diese männliche Sichtweise. Und das, was du machst, ist ja im Endeffekt, dass du diese Sichtweise, diese konstruierte Sichtweise aufbrichst. Von daher finde ich, ist das eine absolute Hinterfragung der Verhältnisse. War aber nie mein Ansatz. Also ich habe einfach drauf losgearbeitet. Wenn ich irgendwas nicht verstehe, dann muss ich es irgendwann verstehen. Also ich, genau, das war irgendwann mal der Ansatz. Okay, weitere Fragen, Anmerkungen. Sollen wir vielleicht mal das Fenster aufmachen? Das ist eine gute Anmerkung. Dankeschön. Also wenn wir keine mehr haben, können wir uns... War das noch der vorsichtige Versuch einer Meldung? Ja, aber gerne. Ich muss mal einen Moment das auseinander. Ich kriege das noch nicht klar. Ich finde das erstmal total spannend, weil es wirklich auffällig ist, wie wenig Erklärungskraft diese Artikel haben und wie damit stereotype Vorstellungen von Weiblichkeit auch wieder reproduziert werden. Dann finde ich total auffällig an diesen Bildern die Reduktion auf Personen. Also es wird personalisiert, es ist nicht, die Terrorzelle ist sozusagen jetzt komplett geschrumpft auf Beate Scheppel, nachdem die anderen sich umgebracht haben. Und da menschelt es plötzlich ganz stark. Wie konnte denn so eine Frau, wie passt das zusammen? Das ist ja das, was da verhandelt wird, dass die Businessfrau Teil von so einem Terror-Trio ist. Und für mich wäre jetzt so ein bisschen die Frage, bietet es nicht auch Räume, dass sich sowas wieder auflöst, solche Stereotype, dass es in dem Moment ein Diskussionsraum tatsächlich da ist. Also auch wenn es jetzt Stereotype angefangen wird, also von der Bildzeitung zumal, dass es mit bestimmten Vorstellungen von Weiblichkeit verknüpft wird, hat es eine Wirkung, wenn sich die blamieren sozusagen. Also wenn deutlich wird, die sind falsch. Sie ist nicht die liebe Mutti und nicht die Diddlemaus. Aber steht das nicht sehr in Frage, ob an der Stelle das tatsächlich aufgelöst werden kann oder ob es nicht eben genau dazu führt, was ja auch in gewisser Weise in deiner Vorankündigung, wenn ich das kurz anknüpfen quasi aufgreifen darf, in deiner Vorankündigung schon drinsteckt, dass man dann halt dazu neigt, in gewisser Weise zu vertieren, zu verkindlichen im Endeffekt, also das Ganze wieder vom Thema Geschlecht her wegzunehmen und eher in ganz andere Richtungen zu projizieren? Ja, es ist irgendwie, es ist halt alles so ein krasses, so wir wollen das Böse sichtbar machen, dieses eine da. Und es ist so ein bisschen wie, wir schlagen den Hauptköpfen des Nationalsozialismus den Kopf ab und damit hat sich dann Antisemitismus in Deutschland erledigt. Das ist ja fast genauso. Also wenn wir die eine noch kriegen oder wenn wir die erklären können oder es an ihr zeigen können, dann haben wir aber schön den ganzen NSU-Sumpf aufgearbeitet. Also so wirkt es ein bisschen auf mich so. Deswegen finde ich es auch so krass, dass diese völlig ambivalenten Bilder, dass die trotzdem zusammen funktionieren. Also es funktioniert und es funktioniert gleichzeitig auch irgendwie nicht. Ne? Also wenn man sich halt andere Fälle im Endeffekt anguckt, wo es solche Personalisierungen gegeben hat, die ja nicht unbedingt dazu geneigt waren, bisher eine kritische Auseinandersetzung mit Themen zu befördern, sondern eher zum Beispiel personifizierte oder personalisierte Kapitalismuskritik kennen wir alle letztlich, endet häufig in Verschwörungstheorien. Wir haben aber auch auf der anderen Seite ja durchaus Beispiele, wie zum Beispiel Abu Ghraib und Lady England halt entsprechend, wo auch diese Vertierung im Endeffekt da gewesen ist und in der medialen Berichterstattung auch diese Frage ja vom Prinzip her im Raum stand, ist dieses Stereotyp, also hätte im Raum stehen können, ist dieses Stereotyp auf Weiblichkeit tatsächlich angemessen oder ist es das nicht, weil hier offensichtlich jemand ist, der genau diese Formen beziehungsweise die genau diese Formen durchbricht. Und das hat ja nun auch nicht gerade zu einer kritischen Auseinandersetzung damit geführt, sondern eben genau zu diesen Abgrenzungsmechanismen, zum Ausschluss im Endeffekt aus der Kategorie, das ist die Ausnahme, die vom Prinzip her eigentlich nur die Regel wieder bestätigt an der Stelle. Und ich glaube, wir haben in der Berichterstattung im Moment zumindest über Beate Zschäpe und über den NSU über die gesamte Entwicklung des NSU halt nicht unbedingt diese kritischen Reflexionen drin, sondern eher tatsächlich genau diese Richtung. Wobei ich da auch nochmal zurückverweisen möchte, und natürlich ist es auch die Frage, wie es den Medien gerade in den Kram passt, wie halt darüber berichtet wird, dass es natürlich medienspezifisch ist, dass auf bestimmte Dinge dann eher fokussiert wird, das ist auch relativ klar, und das ist in bestimmten Medien dann natürlich nochmal stärker als wie Bild-Zeitung oder Ähnlichem, wo man sowieso nicht unbedingt kritisch der Auseinandersetzung mit Themenbereichen erwarten darf. Ich glaube, da sind wir uns alle einigermaßen einig. Das ist, glaube ich, auch einigermaßen verständlich. Aber nichtsdestotrotz, diese Muster und diese Wahrnehmungsstrukturen, die du ja kenntlich machst da an der Stelle, die von dieser Seite aus bisher noch nicht gedacht worden sind, das finde ich eine unglaublich wichtige Grundlagenarbeit, die uns, glaube ich, auch tatsächlich sehr, sehr weiterhelfen wird. Sei es in solchen konkreten Fällen wie Anorexie, sei es aber auch mit dem Fokus auf Gewalttaten allgemein, auf entsprechende, aber auch Machtverhältnisse, weil Geschlechterkonstruktionen oder Konstruktionen von Geschlechtsidentität dabei ja genauso in Frage stehen letztlich, zumindest wenn sie dann über solche ganz klaren Achsen wie Aktivität, Passivität zum Beispiel definiert werden. Und ich glaube, hier ist es auf jeden Fall Grundlagenforschung, die betrieben wird und wo es auch ganz wichtig ist, solche Konstruktionen, solche klaren Dichotomien da tatsächlich mal aufzuweichen und vom Prinzip her gesellschaftlich positiv bzw. negativ konnotierte Begrifflichkeiten dabei dann auch, weil damit hängt es ja immer zusammen, Männlichkeit und Weiblichkeit letztlich immer noch positiv, negativ, je nachdem in welchem Sektor wir uns gerade bewegen, konnotiert sind. Soft Skills auf der einen Seite sind ja weiche Eigenschaften, die sind ja ganz wichtig mittlerweile, selbst im Wirtschaftsbereich und so weiter und so fort, sind aber ja immer noch in bestimmter Art und Weise den Geschlechtern verschieden zugeordnet. Und ich glaube, dass hier eine Aufweichung dieser Kategorien ganz, ganz wesentlich ist und da, glaube ich, betreibst du wirklich wichtige Arbeit. Ja, Stefan, wo man ihn auch anspielt, ist, dass wenn man den Fokus sehr einengt auf eine Person, sei es jetzt eine Person oder sei es die Frauen, also dann macht man ja was anderes unsichtbar, das verschwimmt dann. Und in dem Fall sind es halt die Beteiligten am NSU, die sonst noch so rumschwirren. Die männlichen Täter erscheinen kaum noch. Und in anderen Bereichen ist es dann so, dass wir zum Beispiel, dass Aufklärungsarbeit versucht wird zu leisten von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Die haben dann so schöne Namen wie Sprechen hilft, da werden Filme mit Wim Wenders gemacht. Und es wird den Opfern von Missbrauch gesagt, Sprechen hilft, ihr müsst euch äußern. In den Videos wird einem Kind der Mund zugehalten und das Kind wächst halt. Und am Ende sagt die Person, wenn die Hand weg ist, Sprechen hilft. Also man soll sich offenbaren. Aber alle Hände, die da den Mund zuhalten, sind Männer. So, also Aufklärungsarbeit 1a. So, es gibt keine weiblichen Täterinnen scheinbar. Oder so. Also immer, wenn der Fokus auf was zentriert wird, fällt irgendwas anderes weg. Das finde ich halt so, hast du eigentlich einen schönen Schlusspunkt gesetzt. Tja, apropos Schlusspunkt. Den können wir dann vielleicht auch an dieser Stelle, sicherlich nicht unter das Thema, aber zumindest unter den heutigen Abend an dieser Stelle, ich mache nochmal auf die Anschlussveranstaltung im Elchkeller aufmerksam, an dieser Stelle erstmal für den heutigen Abend setzen.